36. Abschnitt. Der Untergang der AIAs auf Atlantis und Deutschland im Weltkriege. Eine Wiederholung arisch-atlantischer Geschichte. Bei rassengemischten Körpern ringen beständig die Erbmassen der höheren und niederen Art um die Herrschaft. Bald gewinnt die eine, bald die andere die Oberhand. Ist das niederrassige Blut schwach beigemischt, so siegt die edlere Rasse. In anderem Falle erhält die niedere Rasse das Übergewicht. Das niederrassige Blut wirkt auf das edlere Art vergiftend und zersetzend. Der Körper sucht es deshalb durch Krankheiten auszuscheiden, und zwar meist in den 7 Jahreskreisen, also in den Jahren am stärksten, die durch 7 teilbar sind. Mit zunehmendem Alter schlägt bei stärkerer Beimischung niederrassigen Blutes die mindere Art durch, und der in der Jugend noch die Farbe und die Formen der höheren Rasse zeigende Körper trägt im Alter die Züge des Niederrassentums. Vermischt sich eine edelrassige Familie in mehreren Geschlechtserfolgen mit Niederrassigen, so sinkt sie zur minderen Art herab. Genauso wie es im Leben hochrassiger Familien ist, ist es auch in dem eines edelrassigen Volkes, da dieses aus den einzelnen Zellen der Familien zusammengesetzt ist. Kleine Beimengungen schlechten Blutes werden anfangs noch aufgesogen und ausgeschieden. Wenn aber die Beimengungen sich häufen und größer werden, dann treten im Volkskörper Erkrankungen ein, die man Revolutionen, im Einzelkörper Fieber nennt. Diese nehmen an Häufigkeit und Stärke und in Verkürzung ihrer Zwischenzeiten in dem Maße zu, in dem die Durchsetzung mit niedergeartetem Blute statt hatte. Das geschieht mit naturgesetzlicher Notwendigkeit und Regelmäßigkeit in Perioden von 7 mal 70 gleich 490, also rund 500 Jahren, und 7 mal 21, also 147 oder rund 150 Jahren. Das sind die wahren Ursachen und treibenden Kräfte der von Stromer Reichenbach, Oswald Spengler und Kemmerich aus der Geschichte berechneten und vorausbestimmten Ereignisse. Siehe hierzu Stromer Reichenbach, Deutsche verzaget nicht, Ludwigshafen am Bodensee bei Lotzki. Oswald Spengler, Untergang des Abendlandes, München 1918 bei Beck. Soll das Ziel der Schrift sein, des Deutschen Kraft zu lähmen und ihm seine geplante Vernichtung durch den atlantischen Papismus als Naturgesetz erscheinen lassen? Das wäre ein echtes Jesuitenstück, eine Kriegslist des atlantischen Papismus in seinem Kampfe gegen das deutsche Volk. In Wahrheit können wir unser Schicksal uns zum Heile wenden, wenn wir nach dem entdeckten Geheimnis der Bibel, siehe Abschnitt 37, handeln. Und Kemmerich, Kausalgesetz der Weltgeschichte, Ludwigshafen am Bodensee bei Lotzki. Die Geschichte eines ursprünglich rassisch höher stehenden und durch Rassenmischung zugrunde gegangenen Volkes wird also bei einem anderen ebenfalls durch Rassenkreuzung sich verschlechternden Volke in ähnlicher Weise sich wiederholen müssen. So erklärt sich, dass die vorhin genannten drei Geschichtsforscher mit ziemlicher Sicherheit von geschichtlichen Ereignissen bei europäischen Völkern auf die kommenden Ereignisse bei uns schließen können. Aus diesen Gesichtspunkten heraus erklärt sich der Tod vieler arischer Kulturen und der Sieg des Niederrassentums auf Atlantis. Die Niederwerfung und Ausrottung der AIAs war nur möglich, als das edle Rassenblut der AIAs bereits verdorben und durchsetzt war, als die Arier an Zahl sich verringert hatten und das Niederrassentum mit arischem Blut durchtränkt, zu größerer Kraftleistung gegenüber den AIAs befähigt war. Es bedurfte nur der zielbewussten Führung der Revolutionäre durch die Priester, um Asgard zu Fall zu bringen und die Asen zu vernichten. Revolutionen sind Rassenkämpfe. Siehe hierzu Kramer, die Revolution als Rassenkampf, Leipzig bei Kramer. Nun ist auch schon bei oberflächlicher Vergleichung eine merkwürdige Ähnlichkeit der Ereignisse auf Atlantis und der des Weltkrieges festzustellen. Man braucht nur anstelle der AIAs die Deutschen sich zu denken. Wie in den Städten auf Atlantis und in seinen Kolonien hatte sich auch in den großen deutschen Städten durch zunehmende Rassenvermischung ein vaterlandsloser Pöbel, eine niederrassige Unterschicht herausgebildet, zum Teil durch den Zustrom von Ostjuden, Polen, Polacken, Tschechen, Slowaken, Italienern, Negern und Mongolen in den Industriezentren und Hafenstädten. Das Mischlingstum wurde durch arisches Blut gestärkt, wurde sich seiner Macht bewusst und strebte nach der Herrschaft im Staate. Auf Atlantis übernahm die Führung des Niederrassentums das organisierte atlantische Priestertum im Weltkriege Juda und Rom im geheimen Verein. Beide Kriege waren vom atlantischen Papismus von langer Hand vorbereitet, wie auch die von Rom Juda im Geheimen betriebene, von Bismarck erkannte und durch den siegreichen Krieg 1870-71 verhinderte Einkesselung und Vernichtung Deutschlands. Jener schloss Bündnisse mit den Feinden der Asen, also mit Deutschland in der ganzen Welt, mit allen Tyrannen, Drachen und großen Tieren und machte die Ruhmsucht der eitlen Franzosen und Italiener, den Krämergeist der englischen Heuchler, das Ausdehnungsbestreben des Panslavismus und den Hass des Tiermenschentums gegen die arische Rasse seinen Weltherrschaftsplänen dienstbar. Das in allen Farben, rot, gelb, schwarz, fahl, schillernde Niederrassentum wird aus den vier Winden der Erde zur Niederwerfung der arischen Deutschen geholt. Auch die Vanen, Mischlinge, Slawen, Romanen und Juden stellen Hilfstruppen. Auch Heere aus Togarma werden gegen die Deutschen aufgeboten, Engländer, Deutsch-Amerikaner, Kanadier, weil man der Kraft der Vanen und der schwarzen, roten und gelben Untiere zu wenig traute. Auch hier erschien die Midgard-Schlange. Eine ungeheure englisch-französische Flotte blockierte wie in Atlantis die deutschen Küsten. Wie auf Atlantis, so verlästerte man auch hier die arischen Führer. Die jüdische und römisch-klerikale Presse konnte sich in der Verunglimpfung und Schlechtmachung deutscher Fürsten, vorab der Hohenzollern, des deutschen Volkes, seines Heeres und seiner prächtigen Soldaten und Feldherren nicht genug tun. Wer das Zeichen der Aias, das arische Hakenkreuz, trug, wurde beschimpft und misshandelt. Vertreter des papistischen Systems machten dem Volk wie auf Atlantis vor, es handle sich nur um die Niederwerfung von Monarchie und Militarismus und um Aufrichtung der wahren Demokratie der Volksherrschaft. Auch in Deutschland findet Loki, Rom Juda, einen blinden Hödur, der sich zur Niederwerfung der arischen Macht gebrauchen lässt. Betörte deutsche Volksgenossen, so den Jesuiten Kaiser Karl von Österreich, die Jesuitenschülerin Zita und Abgeordnete des deutschen Volkes. Sie leisteten Rom und Juda bewusst und unbewusst willige Schergendienste bei der Vernichtung ihres Volkes und seiner Kultur und wurden zum Judas an ihm. Hagen tötete Siegfried. Die von Juda und Rom jahrelang im internationalen Phrasennebel von Freiheit, Gleichheit, Demokratie und Kommunismus erzogenen Volksschichten sehen ihr Heil in der Zerstörung der Monarchie und des Militarismus. Die Monarchie wird gestürzt und die seine Zukunft gewährleistende Wehrkraft zerstört. Und der Erfolg? Keine Gleichheit, sondern größere wirtschaftliche Ungleichheit der verschiedenen Volksschichten, größere Verarmung weitester Kreise und riesiges Anwachsen des jüdisch-jesuitischen Großkapitals. Keine Freiheit, sondern drückende Herrschaft des atlantischen Priesterstaates Rom-Juda. Juden und Jesuitengenossen sitzen auf dem Stuhle der Asen und lenken Parteien und Staat ganz zu ihrem Vorteil, verkaufen Deutschland auf Abbruch an das Wahnen- und Niederrassentum und richten im geheimen Einverständnis mit der Entente Kriegführung, Friedensschluss und Kriegsentschädigung, Hungerblockade, Teuerung, Besetzung deutscher Städte mit Menschentieren, Entwaffnung des deutschen Volkes, Sanktionen, Reparationen, Steuerpläne, Valutastand, Zerreißung Deutschlands und so weiter so ein, dass das deutsche Volk zugrunde gehen muss. Auch hier will der Drache die führenden Arier in den feurigen Pfuhl werfen. Der atlantische Priesterstaat verlangt durch den weltlichen Arm der jüdisch-römisch-atlantischen Kirche, das heißt durch die Entente, die Auslieferung von Fürsten und Heerführern und von Tausenden der besten deutschen Helden und Männer als sogenannte Kriegsverbrecher. Ein Ketzerbrand und Ketzergericht im Großen, zu dem die Ermordung der Münchner Geiseln einen Anfang bildete, sollte die Ausrottung des geistesstarken deutschen Volkes zu Weg bringen, weil es den Weltherrschaftsplänen des Papst und Judentums im Wege steht. Der Weltkrieg sollte am deutschen Volke vollenden, was der von den Jesuiten angestiftete 30-jährige und 70er Krieg nicht fertig brachten. Siehe hierzu Gioberti, Die Jesuiten der Neuzeit, EGA 1919 bei Jukisch.